Du kannst doch sagen, dass wir hier noch was. So, jetzt gucken wir mal. Also siehst du ja, hier läuft schon so ein bisschen so das Ding mit, ja? Ja, da hast du auch noch so ein Ding. Katharina Bachmann, jetzt hier im Interview in der Tom Kolbe Show hier bei King FM. Und wir haben uns heute verzogen, ein bisschen außerhalb vom Studio. Und zwar in der City sind wir jetzt hier im Café Bleibtreu in der Bleibtreustraße. Näher S-Bahnhof Savignyplatz, übrigens ein sehr schönes Café, wo man gut essen kann, wo wir auch schon gespeist haben, beziehungsweise Katharina ist gerade fertig. Ja, was sagst du denn zu dem Wetter hier in Berlin? Ach ja, das Wetter ist natürlich nicht so angenehm für mich, denn ich fühle mich, als würde ich im Kühlschrank sitzen. Ja, ich habe es natürlich immer schön warm und ich merke einfach, dass mir die Kälte nicht so gut bekommt. Darum machen wir jetzt uns mal ein paar warme Gedanken so zwischendurch und reden wir gleich mal über das Buch, was du rausgebracht hast. Am 16. März ist es erschienen bei Goldmann. Der Verkaufsstart des Buches SOS Deutschland speckt ab. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon, worüber ich rede. Wir haben ja darüber auch schon lang und breit sozusagen kurz vor Erscheinung gesprochen. Jetzt sind mittlerweile 2 Wochen rum und da hat sich doch einiges getan, kann man sagen, vom Verkaufsstart an. Das Buch hat einen sehr guten Start hingelegt. Was sagst du denn dazu? Ich bin selber sehr überrascht und als wir schon am zweiten Tag ausverkauft waren, wollte ich das fast gar nicht glauben. Der Verlag hat dann sofort versucht, neu zu drucken. Diese Auflage war dann auch ganz schnell ausverkauft. Und die dritte Auflage, also ich finde das schon toll. Klar, ein Autor freut sich über so einen Erfolg, aber es ging so schnell, dass ich mich fast gar nicht freuen konnte, weil ich so richtig erstarrt war über diesen Erfolg. Denn wir waren ja dann sogar überall auf Platz 1 Bestseller. Das hat mich wahnsinnig gefreut, aber auch, ich konnte es gar nicht richtig glauben. Das war wie im Film. Das fand ich einfach super. Und jetzt geht ja am 2. April, Gott sei Dank, auch wieder die dritte Auflage in alle Buchläden. Nochmal von vorne. Die dritte Auflage in allen Buchläden? Die dritte Auflage in alle Buchläden. Und es freut mich natürlich sehr. Jeder Autor würde sich freuen. So, warte mal, ich mach das erstmal hier auch stumm. Das geht ja nicht. Ja, du hast das hat er normalerweise. SOS Deutschland speckt ab. Ich weiß nicht, war das richtig? Dieses Buch heißt ja anders. Ach so. SOS, schlank ohne Sport. Und die Aktion heißt Deutschland speckt ab, ja. Also dann spreche ich das nochmal. SOS, schlank ohne Sport. Schneide ich da nachher rein. Das Buch ist gestartet und parallel dazu natürlich eine Aktion, die dann auch Fahrt aufgenommen hat mit dem 16. März. Da ging ja so richtig was ab. Ihr hattet eine Fernsehsendung im ZDF gehabt, das Mittagsmagazin. Man konnte förmlich merken, wie dann so richtig der ran auf das Buch losging und auch auf deine Webseite. Erzähl mal, wie war es denn da? Ja, das fand ich auch ganz erstaunlich. Also nur alleine an diesem einen Tag, das Interview war ja gerade mal 7 Minuten, in dieser Zeit waren über 11.000 Besucher auf der Website. Das hatte ich vorher noch nie. Das war sehr erstaunlich. Ja, und die Aktion Deutschland speckt ab, die läuft jetzt auch und innerhalb von kürzester Zeit haben wir schon fast jetzt 800 Anmeldungen und natürlich über die Website kommen auch nochmal Anmeldungen. Das läuft praktisch parallel, aber das sind nicht die gleichen Teilnehmer. Also auf der Facebook-Seite SOS schlank ohne Sport, die gekoppelt ist mit der Aktion Deutschland speckt ab, ja, da sind wir jetzt schon bei 800 Mitgliedern, das finde ich ganz toll, super. Das ist schon ganz ordentlich und ich bin ja auch Mitglied dieser Gruppe und ich sehe ja natürlich, was da so jeden Tag so eingeht und da sind ja jede Menge Leute, die so ihre Erfahrungen preisgeben. Erzähl mal was darüber. Ach, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, weil es ist auch für mich ganz toll zu sehen, was da alles geschrieben wird, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt dabei auch wirklich richtig tolle Spitzenreiter, die schon am zweiten Tag schreiben. Sie konnten es nicht glauben, aber ich glaube, eine Dame hatte geschrieben, ich habe schon nach dem zweiten Tag 2,4 Kilo abgenommen und das selbst ich nicht geschafft. Also ich hatte nach den 7 Tagen, nach diesem Entgiftungsplan, hatte ich ja 4,1 Kilo und das fand ich selbst schon ganz toll. Aber dass es jetzt auch noch Leute gibt, die noch viel mehr abnehmen, das finde ich großartig. SOS, Schlank ohne Sport, das neue Buch von Katharina Bachmann, seit dem 16. März herausgekommen beim Goldmann Verlag. Deutschland speckt ab ist die Aktion, die parallel dazu läuft. Deutschland speckt ab. Da gibt es natürlich auch noch einen kleinen Anreiz bei der ganzen Geschichte. Übrigens, ganz einfach mal schauen auf www.katharinabachmann.de. Bachmann mit einem N. Katharina Bachmann zusammengeschrieben. Bachmann mit einem N. Und dort finden Sie auch den Link zu der Aktion. Was, ich sag's nochmal, was muss man da eigentlich machen, nachdem man das Buch gekauft hat? Was ist da noch alles so zu machen, um sozusagen an diese Malaysia-Reise heranzukommen, bei der man ja auch Dr. KS, um den es auch in diesem Buch geht, besuchen kann. Was muss man da machen? Eigentlich gar nicht viel. Man muss sich anmelden auf meiner Website und dann kann man nach einer gewissen Zeit auch noch mal schreiben, wie viel man abgenommen hat. Und es geht auch nicht darum, jetzt wer hat die meisten Kilos abgenommen. Also wenn jemand nur wie ich 4,1 Kilo abgenommen hat, ist das genauso gut, als ob jemand nur 3 Kilo abgenommen hat. Am Ende, also am 16. Oktober, da werden unter allen Teilnehmern wird ein Freiflugticket nach Kuala Lumpur, Malaysia, verlost, inklusive einer Konsultation bei Dr. KS. Und ich lege da jetzt noch mal was drauf und einem Nachmittagskaffee bei mir zu Hause privat. Wir haben uns ja schon im Vorfeld des Gesprächs so ein bisschen über die Kommentare unterhalten bei Amazon. Da sind natürlich, wie üblich, immer wieder auch Leute dabei, die so ein bisschen dagegenhauen, von denen ich aber glaube, dass sie das Buch selbst nicht gelesen haben. Wie gehst du mit solchen Kritiken denn eigentlich um? Ich finde Kritik immer gut. Also das ist schon mal ganz klar. Aber ich freue mich über die positiven Kritiken und Anmerkungen, denn die zeigen ja eigentlich auch, dass die Leute wirklich das Buch gelesen haben. Also da freue ich mich sehr drüber. Ja, Deutschland speckt ab, beziehungsweise SOS, Schlank ohne Sport, so heißt das Buch dazu. Und meine Empfehlung für das Buch haben Sie auf jeden Fall. Ich habe sie übrigens gerade selbst am Wickel zu Hause. Ja, und bin schon sehr gespannt, bis ich das Buch dann ausgelesen habe. Ich habe natürlich schon so ein bisschen reinschnuppern können vorher, also im Vorfeld unserer Beiträge hier bei King FM. Und also ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch nicht so ein Quatsch, wie man so sagt, so ein Esoterik-Quatsch, wie man das sonst so kennt. Das dann halt, also, den Esoterik-Quatsch schneiden wir raus. Ja. Meine Empfehlung auf jeden Fall für das Buch haben Sie. Habe ich das auch schon mal gesagt. Schauen Sie sich das Buch an, schauen Sie sich die Webseite von Katharina Bachmann an. Ja, Katharina, dann noch die Daumen feste gedrückt für die kommenden Wochen. Ich denke mal, das Buch wird noch ein bisschen länger laufen, oder? Ja, ich hoffe, dass der Goldmann Verlag fleißig weiterdruckt. doch, ich denke schon. Also klar, jeder Autor wünscht sich das. Und das Schöne daran ist ja, dass so wie ich es auch geschrieben habe, dass wir alle etwas davon haben, nämlich dass wir einfach gesünder uns ernähren können. Und viele Leute haben mir auch schon geschrieben und gesagt, es sind sehr viele Sachen dabei, die sie selbst auch noch nicht wussten, obwohl sie sich schon ganz lange mit Ernährungsumstellung beschäftigen. Das hat mich schon sehr gefreut. Also ja, vielen Dank an alle Hörer und alle Leser. Katharina Bachmann hier bei King FM. Vielen Dank, Katharina. Ja, vielen Dank auch dir, lieber Tom, und vielen Dank, liebe Hörer. Und tschüss, das war's. So, jetzt nochmal abspeichern. Dann machen wir. Kritik ist immer gut, wenn sie fundiert ist. Okay. Und dann habe ich ja noch einen anderen Satz dazu gesagt, wenn du das da rein.